Zweites Kapitel von den Geboten, die sich auf Gott beziehen. Erstes Gebot. Warum heißt es am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott? Gottes Gesetz verkündet am Sinai. Der Anfang der Gebote heißt, ich bin der Herr, dein Gott, damit wir erkennen, dass Gott, unser Schöpfer und Herr, gebieten kann, was er will. Und dass wir seine Geschöpfe verpflichtet sind, ihm zu gehorchen. Die Perversion des modernen Denkens ist eben dann so, das habe ich am Sonntag hier kurz gebracht, von dem Voluntarismus, in der Predigt, der moderne Mensch, irgendwo muss er sich einen Fixpunkt schaffen und das ist dann eben die Zivilgesellschaft, der Staat, der übernimmt die Rolle vom lieben Gott. Der kann bestimmen, also kann alles bestimmen praktisch, erleben wir jetzt gerade, wie das dann geht in der Praxis. Nur der Staat hat das Recht, die Kinder zu erziehen, beziehungsweise zu sagen, wer die Kinder erziehen kann, zum Beispiel um die Kinder gehören. Wer sich um die Kinder zu kümmern hat und wer sich um die Kinder kümmert, dem gehören sie. Ja. Ganz einfach. Rausgekommen dabei. Nur der liebe Gott hat das Recht, alles zu gebieten, was er will, weil es nur gut sein kann. Die Natur Gottes, die Güte ist, also gut ist, die unendliche Güte ist, also kann er nichts Schlechtes gebieten. Bei Menschen ist es anders, ja. Deswegen auch ganz richtig, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich ein Philosoph, ja, die Macht, die menschliche Macht, wenn sie es um der Macht willen, erstrebt wird, verdirbt, die absolute Macht verdirbt absolut. Stimmt schon. Ja, die menschliche Autorität, die Macht ausübt unter den Menschen, muss halt verstehen, irgendwie vernünftig ist, dass alle Autorität, alle Macht von Gott kommt. Der Heilige Paulus ja öfter sagt. Ganz ausdrücklich. Und das kapiert die Moderne auch wieder nicht. Und deswegen die ganze Schlamassel von Jean-Jacques Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag. Wo er sehr, sehr viel Richtiges sagt, schreibt. Ja. Weite Strecken kann man es vergessen, wenn es interessant ist, aber er schreibt sehr viel Vernünftiges und so weiter. Was ganz richtig ist, ganz richtig klingt, weil wir noch am Anfang dieser Entwicklung steht, dieser falschen Lehre, die er sich da zusammenstöpselt, die er systematisch darstellt im Gesellschaftsvertrag. Aber das Prinzip, ein Prinzip ist völlig falsch, das Volk ist der Souverän. Ja, dann schreibt er immer wieder vom Souverän, vom Fürsten und so weiter. Ganz richtige Dinge, nur dahinter steht eben das falsche Konzept, das Volk ist der Souverän. Ja, alle Macht geht vom Volk aus, wie es in unserer Staatsverfassung dahin steht. Ja, Blödsinn, Macht geht überhaupt nicht vom Volk aus. Ja. Das hätte man Ihren Sebastian Kurz gegeben als Kanzler, beziehungsweise schon wieder längst weg jetzt mit dem ganzen Blödsinn da. Die Leute daheim einsperren, ohne jeden Grund, jeden vernünftigen. Zwei, drei Tage hätte uns vielleicht einsperren können, bis man sieht, dass sie nichts tut. Also so gut wie niemand stirbt wegen dem Coronavirus, sondern alles normal weiterläuft. So ein Virus mehr, den man entdeckt hat, sonst jetzt mal 2, 3 und 6 Monate einsperren wegen jedem Virus, das sie entdecken. Ja. Da werden wir nicht mehr für rausgekommen bis zum Lebensende, bis zum Weltende. Und dafür, dass man die Leute eingesperrt und das ganze gesellschaftliche Leben unmöglich macht, geht ja nicht. Das geht völlig gegen die menschliche Natur. Jeder sagt es, jeder Psychologe, der nicht an die Seele glauben, deswegen. Es ist lustig, dass sie Psychologen nennen, aber gut. An irgendwas glauben sie auch wieder, so wie jeder. Glaubt halt irgendwas. Irgendwo ist da so ein Plastiksackel drin, auch wenn es Löcher hat für die meisten. Irgendeine Art Seele, irgendwas, ein Geist gibt es halt. Ja. Jedenfalls sagt es ja jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, jeder Doktor und so weiter, das ist ja völlig katastrophal, das ist ja sowieso nicht tragbar, ist auf lange Zeit. Aber das kann keiner wirklich den Finger auf die Wunde legen, weil keiner mehr die Grundlagen hat. Wenn er aufsteht und sagt, das geht die Natur des Menschen selber. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich kann dem Menschen nicht einfach jetzt sagen, jetzt, da muss ja jeder für sich dahin existieren und vegetieren, möglichst ohne mit anderen Menschen was zu tun zu haben oder nur übers Internet und so. Ne? Geht ja nicht. Jeder Tag beweist, in 6 Monaten sollte sich jeder mal die offiziellen Statistiken anschauen von Selbstmorden und so weiter, wird dann interessant. Im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Davon werden die Medien natürlich nichts berichten oder nur zwischendurch ganz kurz einmal, aber sollte man sich dann auf jeden Fall anschauen. Weil es wird seine Konsequenzen haben, was sie jetzt betreiben. Nur dahinter steht eben, das ist hier ganz wichtig und mit dem hier zu tun, mit den Geboten und mit allem anderen, was unser Verhältnis zu Gott betrifft. Nur Gott kann gebieten, was er will, der Staat nicht. Der Staat kann nicht gebieten, was er will. Der Staat muss seine Gesetze orientieren am Naturgesetz, beziehungsweise am göttlichen Gesetz, wenn es ein christlicher Staat ist, aber gut, ist schon lange vorbei. Leider Gottes auch in Österreich. Wenigstens am Naturgesetz und an der Natur der Dinge, aber das machen sie eben nicht. Insofern ist natürlich auch nicht mehr einsichtig, warum man überhaupt den Autoritäten gehorchen soll oder inwieweit man denen gehorchen darf. Ja. Ein Gesetz ist eine Anordnung der Vernunft für das Gemeinwohl, das ist die scholastische Definition. Schwierig. Beim lieben Gott ist es jedenfalls einfacher, weil da wissen wir, wer er ist und woher der Wind weht, dass er eben alle Gewalt hat. Die Kirche hat alle Gewalt im Himmel auf der Erde, nur übt sie sich momentan nicht aus, wenn wir keinen Papst haben. Ja. Kommen wir auch nicht weiter. Ja. Bergoglio, allen möglichen Blödsinn daher schwafelt, das hat er gesagt. Er würde ja auch Außerirdische taufen, wenn sie aufkreuzen würden im Vatikan. Scheinbar. Ich kann es nicht nachprüfen, was wirklich gesagt hat, aber es ist berichtet worden. Naja, da fehlt schon gewaltig dann. Es sind schon mehr als eine Vase in Brüche gegangen. Und Tassen im Schrank. Nur mehr Porzellanscherben im Schrank. Oberstübel.